Und ich meine, ich hatte ja gefragt, verfolgen euch sozusagen diese Ach so. Erinnerungen, ne? Vielleicht möchtest du was dazu sagen, weil diese Erinnerungen kommen ja dann auch durch deine Eltern zu dir, ne? Irgendwie, Das stimmt. selbst wenn sie nicht explizit kommen, irgendwie schon, ne? Und hast du manchmal solche Momente, wo dich das so einholt und vielleicht Momente, wo du schlechte Erfahrungen hier in Deutschland machst. Also, um ehrlich zu sein, habe ich jetzt, also selbst wenn ich diese schlechten Erfahrungen habe, ich kann mich nicht sehr gut daran erinnern, was ich sehr gut finde, denn ich möchte nicht, dass mich sowas verfolgt. Das ist sehr schrecklich. Aber in Deutschland, um ehrlich zu sein, habe ich jetzt etwas mehr negativere Erfahrungen gemacht, weil ich vor allem, als ich 2013 nach Deutschland gekommen bin, kein Wort Deutsch konnte und dann noch ein Kind war, fand ich es dann richtig blöd, rassistisch behandelt zu werden und dann zu sagen, ja, du kannst kein Deutsch, du und so. Und umso mehr bin ich jetzt dankbarer, dass ich es geschafft habe, Deutsch zu reden, dass ich jetzt einen guten Abschluss mache und was auch immer. Aber mich verfolgen keine Albträume, mich verfolgen keine Ängste, kein Nichts, aber ich bin einfach nur dankbar und ja. Was waren das für rassistische Erfahrungen von Schulen, Mitschülern und Mitschülerinnen? Tatsächlich keine Mitschüler, tatsächlich waren sogar Lehrer, die meinten, du kannst kein Deutsch und das ist jetzt, das ich nenne jetzt keine Namen oder so, und ich nenne auch keine Schule, aber ich wurde tatsächlich bis zur 4. Klasse, also 3 Jahre lang, neben einer Mülltonne gesetzt, weil man meinte, das ist da, wo ich hingehöre. Als Grundschülerin. Mit 8 Jahren. Und das war 2013. Ebenso wurde mir dann auch noch richtig schlechte Noten dafür gegeben. Ich meine, ich hatte selbst Arabischunterricht und auch noch Deutsch und also ich habe ganz, ganz fix in 1 oder 2 Jahren konnte ich schon 40, 50% Deutsch, was ich eigentlich schon mega gut finde, sprechen. Nichtsdestotrotz wurden mir dann irgendwie richtig schlechte Noten dafür gegeben. Ich hatte, glaube ich, einen Schnitt von 5,1 oder so. Das war schon richtig, richtig schrecklich. Und natürlich eine aufgeblühte Mutter, die kein Deutsch kann. Richtig traurig, dass ihr Kind dann so schlechte Noten hat und irgendwie sowas. Ja, und aufgrund dessen wurde mir dann natürlich die Hauptschule empfohlen, wegen meinen Noten, weil es nicht gut ist und so. Und jetzt bin ich so dankbar, dass ich einen Schnitt von 1,1 geschafft habe, weil ich es einfach gerockt habe und so schnell, so, so schnell Deutsch lernen konnte. Also ich habe in 3 Jahren ganz fix konnte ich Hochdeutsch sprechen. Ebenso habe ich auch wirklich eine Stärke für Sprachen, denn ich spreche, glaube ich, 5 oder 6 weitere Sprachen und die habe ich einfach alle gelernt. Zähl mal eben auf. Also, auch wenn ich die nicht perfekt spreche, ich kann Aramäisch, Arabisch, Syrisch etwas, Deutsch, Englisch, lerne Spanisch und Französisch in der Schule und werde hoffentlich noch weitere Sprachen lernen. Toll. Super Aramäisch. Aramäisch, genau. Das ist das, was ich die ganze Zeit meiner Mutter erzähle, weil ich nicht so gut Arabisch spreche, erzähle ich es ihr in Aramäisch. Das ist eine andere Sprache. Ja, Das ist. das ist eine total andere Sprache. Ja. Das ist unsere Muttersprache. Zu Hause, Muttersprache. Wir sind die Christ. Das ist Jesus' Sprache, können wir sagen, ja? باللغة العربية اللغة احنا مسيحيين العراق مسيحيين العراق عندهم اللغة اللي نسميها هنا احنا الآرامية طبعا هي احنا الكلدان فنتحدث اللغة احنا نسميها اللغة المسيحية بس هي اللغة الآرامية لغة المسيح اللي احنا يعني نتكلم بها اللهجات تختلف بس هي اللغة الآرامية اللي نتكلم بها يا Okay, aber Nora spricht in Arabisch und du Ja, sprichst Arabisch. ja, ja. Also ich könnte es jetzt in Arabisch dolmetschen, aber so gut bin ich jetzt nicht. Ich verstehe das sehr gut, aber wie gesagt, sprechen ist immer noch ein bisschen schlecht bei mir. Und deswegen rede ich es in Aramäisch. Sie versteht es, Dolmetsch in Arabisch. Ich verstehe es, sondern auf Deutsch. Okay, Ja. und kannst du Aramäisch besser, weil ihr vielleicht weiß ich nicht, die Bibel gelesen habt und Gottesdienste auf Aramäisch oder wie? Also tatsächlich besuche ich sogar eine Kirche, die jetzt extra für Aramäisch und Arabisch gemacht wurde. Also ich verstehe alles perfekt. Aramäisch ist ja, wie gesagt, meine Erstmuttersprache. Dann kommt Arabisch, dann Deutsch. Und das ist auch der Grund, wieso ich so verspätet Deutsch gelernt habe, weil ich erstmal noch zwei weitere Sprachen lernen musste als Kind. Und dann Deutsch und dann Englisch und dann Spanisch. Und ja, lange, lange Weg. Aber Aramäisch ist tatsächlich meine Erstmuttersprache und Arabisch ist so ein Nebenbei-Ding so. Toll, super. Okay, mit all diesen Fähigkeiten, was willst du damit machen? Also ich möchte auf jeden Fall, weil ich ja in dieses Land, weil ich ja hier nach Deutschland gekommen bin, möchte ich auf jeden Fall wirklich mein Bestes geben und das hier alles schaffen, damit nicht diese ganzen schlechten Erfahrungen alle umsonst waren. Ich möchte auf jeden Fall noch weiter zur Schule gehen, dann noch auf jeden Fall studieren. Genau weiß ich es noch nicht, weil meine Mutter und ich sehr uneinig sind, was ich genau machen möchte. Ich möchte gerne Richtung Medizin, aber sie findet, dass Architektur oder Zeichnung oder Malerei eher was für mich sind, was ich nicht so denke. Aber ja, wenn ich einig bin, auf jeden Fall möchte ich trotzdem noch weiter zur Schule, Abi studieren. Ja. Okay, okay. Ja, toll. Ja, ich meine, das kannst du ja ausprobieren, was dir besser liegt. Und okay, also zurück noch mal kurz zu diesen Rassismuserfahrungen, die mich echt umgehauen haben. Das war 2013, da warst du in der Grundschule. Wie bist du damit dann klargekommen? Es scheint dich angespornt zu haben, aber ich meine, das ist ja auch ein, das verfolgt deinen ja auch für immer und ewig. Das stimmt. Um ehrlich zu sein, auch wenn ich jetzt ein Kind war, bin ich sehr reif damit umgegangen. Ich habe es natürlich nicht meiner Mutter erzählt, weil was hätte sie auch dagegen machen können? Also ich meine, ich bin einfach damit sehr reif umgegangen. Mich hat es nicht interessiert. Ich saß da, ich habe nichts, ich habe weiter Unterricht gemacht. Nach der vierten Klasse zur weiterführenden Schule habe ich dann wirklich mein Bestes gegeben, um einfach Rache zu zeigen, dass ich es doch schaffen kann, dass ich es doch machen kann, dass ich doch keine scheiß Irakerin, Araberin bin und dass ich doch einfach mein Bestes geben kann. Und ich meine, es hat sich wirklich gezahlt. Ich bin seit der fünften richtig bergauf. Okay, und hat es dann keine Rassismuserfahrung mehr? Tatsächlich nicht. Also es lag wirklich nur an den Lehrern. Ich hatte nie rassistische Witze von Schülern gehört. Ich habe es immer nur von der Lehrerin. So richtig komische Witze wie, Achtung, jetzt kommt eine Bombe von der Tasche von Miriam. Irgendwie sowas richtig Komisches. Nur weil ich jetzt schwarze Haare... Also ich war wirklich die Einzige mit schwarzen Haaren in meiner Klasse. Da gab es ein paar Jungs mit dunklen Haaren, aber als Mädchen. Und alle waren keine Iraker, Araber, aber trotzdem wurde ich so gemocht von den Schülern, ich hatte gar kein Problem. Die Lehrerin war einfach nur sehr komisch. Das war auf der weiterführenden Schule? Nein, auf der Grundschule alles. Auf der weiterführenden Schule hatte ich gar keine Erfahrungen damit und bis jetzt immer noch nicht. Ich meine, ich gehe ja immer noch zur 10. habe ich keine Erfahrungen damit gemacht, finde ich alles. Die Lehrer sind unglaublich toll hier und ich hoffe, dass sowas nicht mir nochmal oder meinen Geschwistern oder irgendjemandem passiert.